In einer Höhle hausen Alpha, Beta, Gamma und Delta, vier geschlechtslose Alte ohne Erinnerung. Nach Die Stunde des Huflattichs in der Regie von Fritz Schröder-Jahn hören Sie von dem Berliner Hörspielautor Hermann Bohlen ein kurzweiliges und eigenwilliges Porträt über Günter Eich und sein beredtes Schweigen. Das Gewitter lässt nach. Es ist kein Gewitter. Die Blitze. Es sind keine Blitze. Du bist unfreundlich. Bedenke, dass ich im Sterben liege. Ja, nun. Was soll das heißen? Im Allgemeinen, Punkt A, alle Menschen müssen sterben. Punkt B, in unserer Lage ist Sterben kein Ereignis. Im Besonderen, du stirbst, seit ich dich kenne. Das dürften 30, 40, vielleicht 50 Jahre her sein. Das sind schon Jahre. Du begründest deine Trägheit. Und wer hat die Höhle hier eingerichtet und Schutt weggeräumt, die Steinplatten ausgesucht? Du, wenn ich deinen Erzählungen trauen darf. Und wer ist hereingekommen, hat sie auf die gemachten Blätter gelegt und sich wohlgefühlt? Ich. Aber wir wollen weder die Einrichtung noch das Wohlgefühl übertreiben. Ist mir auch gleich. Alles ist dir gleich. Keine Initiative. In unserer Lage, nicht wahr? So sagst du doch immer. Gelegentlich. In unserer Lage ist Initiative überflüssig. Es ist überhaupt keine Lage. Dann machen wir eine daraus. Bitte. Sei nicht so verdrossen, Alpha. Sei nicht so aggressiv, Peter. Was zum Beispiel unsere Kleidung betrifft. Es ist keine Kleidung. Dabei gäbe es manche Möglichkeit. Die Fasern lassen sich sicherlich verarbeiten. Womit lassen sie sich verarbeiten? Eine Art Webstuhl, verstehst du? Keine Ahnung. Maschinell. Für uns vier? Peter, was für ein Unsinn. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass wir an dieses Thema rühren. Genügen dir diese Blätter? Huflattichblätter sind groß und es ist eine geringe Mühe, sie alle paar Tage zu erneuern. Nein, Peter, es handelt sich um mein Schamgefühl. Du lachst. Kurzum, ich möchte, dass Kleidungsfragen nicht erörtert werden. Schamgefühl. Ist das dein Ernst, Alpha? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich nicht weiß, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Es ist schon so lange her. Weißt du, was du bist? Und dann habe ich den Verdacht, dass es das überhaupt nicht gibt. Es ist vielleicht nur eine Erfindung von mir. Eine Täuschung meiner Erinnerung. Man könnte vielleicht... Nein, man könnte eben nicht. Ich muss gestehen, Peter, ich sehe keinen Unterschied. Möglicherweise gibt es welche, aber ich sehe sie nicht. Ich achte nicht darauf. Das ist es eben. Ich achte nicht darauf, ich sehe nichts, ich bin vor dem Sündenfall. Ich möchte keinesfalls einen Apfel essen. Danke. Ich möchte gern einen Apfel essen. Und dann diese Geschichten, die wir uns ununterbrochen erzählen. Ich weiß nicht, welche von mir ist und welche von dir ist, welche von Gamma und welche von Delta. Alle Personen gehen mir durcheinander und ich finde nicht heraus, welche davon ich früher gewesen bin. Meine Erinnerungen widersprechen sich. Ich bin sowohl aus Otto Brunn wie aus Barcelona. Wir leben schon zu lange. Wie alt bist du? Ich weiß nicht. Nur ungefähr. 150. Dann bin ich 200. Keine Bakterien, das ist unser Unglück. Nicht das Einzige. Und trotzdem... Trotzdem? In manchen Dingen könnten wir es besser haben. Zum Beispiel? Du sprachst eben von einem Apfel. Ach, kannst du dich an Äpfel erinnern? Ganz entfernt. Wahrscheinlich auch eine Täuschung. Man könnte es nachprüfen. Wie eine schreckliche Initiative. Huflattich ho, Huflattich gebacken, Huflattich geschmort, Huflattich Wurzeln, Huflattich Spitzen, Huflattich Bretter, Huflattich Spinat, Huflattich Salat. Seid ihr das nicht endlich über? Spitzen sind ganz gut. Dabei wisst ihr doch, dass das Konservenlager nicht erschöpft sein kann. 100-jährige Konserven. Dann könnt ihr es versuchen. Ja, warum versuchst du es nicht, Peter? Alles muss ich allein tun. Ich kann dir nicht helfen, ich liege im Sterben. Ach, Gamma. Ja. Delta. Peter will nach Konserven suchen. Geht ihr mit? Keine Lust. Da hörst du. Was sind Konserven? Faules Packen. Und ungebildet. Du wirst allein gehen müssen. Spotte nur. Ich werde auch allein gehen. Leb wohl. So schlimm war es nicht gemeint. Wohin denn? Tiefer in die Höhle hinein. Da sind noch Möglichkeiten. Aha. Ach, lass mich hier nicht liegen. Ich werde dann auch allein essen. Er kriecht wirklich davon. Gamma. Ja. Delta. Seid ihr noch da? Wir sind immer da. Das ist gut. Wenn ich nur wüsste. Wenn ich nur wüsste. Gamma. Ja. Woher stammst du? Stammst? Was heißt das? Es ist so aussichtslos, diese Dummheit. Hast du schon einmal von Barcelona gehört? Freilich, da bin ich her. Und von Nimwegen? Freilich, da bin ich her. Und von Cuneo? Freilich, da bin ich her. Mir geht es nicht anders. Wenn ich zum Beispiel an Otto Brunn denke, einmal angenommen, es wäre wirklich mein Ort. Wer bin ich dann von dem Dutzend, das ich zur Auswahl habe? Der Lebensmittelhändler, der Seifenvertreterin, undefinierbares Wesen aus dem Altersheim, das Kind Silvester, das Mädchen Cornelia, der Student. Ach, und die Requisiten sind so unwahrscheinlich. Fenster, Türen und Liebe. Hier ist es. Eine Mansarde. Enttäuscht? Ich habe Mitleid mit den Leuten, die sich mit geraden Wänden begnügen müssen. Es ist weniger ein Zimmer, es ist ein Thronsessel. Du siehst es richtig, wenn ich das Fenster öffne. Nachts sind meine Besitztümer fast unbegrenzt. Betai Geuze, Aldebaran. Aber sie gehen noch ein Stück über die sichtbaren Sterne hinaus. Ich möchte mir einen aussuchen. Bitte? Einen von den kleineren, sie werden zu wenig beachtet. Ich schlage den dritten Deichselstern im großen Wagen vor. Ja, danke. Nicht der Rede wert. Und bei Tage? Ich fahre schon früh in die Stadt, übrigens in der letzten Zeit kaum noch, um zu studieren. Sondern? Verabredungen in leeren Kaffeehäusern, in der Mensa, Stuhl an Stuhl, auf Parkbänken. Schlecht ist es bei Regen, da bleibt nur die Bibliothek, du weißt es. Wir sprechen von der Aussicht bei Tage. Perspektivisch verkürzt. Wen interessiert Perspektive? Wir verstehen uns. Es ist etwas wie Rauch in der Luft. Die Zeit, Cornelia. Ein besonderer Geruch, wie nach einer Speise, die es nicht gibt. Und nach der man verlangt. Ach, Raimund, ich sollte kochen können. Frau Schirmer, meine Wirtin, behauptet, dass Sie vorzüglich kochen. Vielleicht rührt sie gerade in dem alchemistischen Gericht. Schätzt leider Besucher nicht. Ich dachte es mir. Es ist der Vorstadtgeruch, Cornelia. Genauer gesagt Vorstadt mit Siedlung gemischt. Dort ein Kiefernwäldchen. Im Garten hängen noch Äpfel am Ast, Astern am Zaun. Addiere dazu den Geruch von Weißbier, die Teertonne und die vergessene Wäsche im Mondschein. Der Papierkorb am Bahnhofsplatz lässt mich manchmal die Rätsel der Welt begreifen. Und die perspektivische Verkürzung? Hat sie Nachteile? Eher nein. Der Eindruck von Herrschaft verstärkt sich. Zum Beispiel die Tür des Kolonialwarenladens, die jetzt nicht sichtbar ist. Frau Schmädel fährt nächstes Frühjahr nach Spanien. Ich gebe ihr Sprachunterricht. Du sprichst Spanisch? Kein Wort, aber ich wäre auch bereit, Chinesisch zu unterrichten. Unkenntnisse werden immer zu wenig genutzt. Verachtest du mich? Ich rechne mich zu deinen Untertanen. Drüben, wo das Licht brennt, Silvester Vorbach, Sohn eines Seifenvertreters, ein gescheiter Sextaner von unsagbarer Faulheit. Ich zögere es zu gestehen. Ich gebe ihm Nachhilfeunterricht in Französisch. Unter der Lampe sitzen und französische Vokabeln lernen. Wie? Bist du nicht zufrieden mit dem Augenblick? Sehr, mein Raimund. Aber Lampe und Vokabeln, es ist so unwiederholbar. Der Rauch ist immer noch da. Es ist etwas wie Knistern in der Luft. Was sind das für gelbe Punkte in der Dachrinne? Ich bin ehrlich überrascht. Es blüht etwas. Warte, ich hole es dir. Vorsicht! Ja. Ah, es ist Löwenzahn. Oder Huflattich. Jedenfalls gelb. Und blüht nicht im Herbst. Ich ahnte nicht, dass meine Herrschaft so mächtig ist. Meine. Ich habe mir gewünscht, dass etwas blühe. Es gibt Pflanzen, die poetischer sind. Mir gefällt Huflattich auch. Aber in meiner Dachrinne? Ich habe es dir erklärt. Sag nichts mehr. Ich glaube dir alles, was du nicht sagst. Noch immer Gewitter. Peter! Ja, ich erinnere mich. Initiative. Konserven. Gamma. Was? Das Gewitter lässt nach, nicht wahr? Es ist kein Gewitter. Wie schön, die alten Antworten zu hören. Man fühlt sich geborgen. Und die Blitze? Es sind keine Blitze! Und sie lassen nicht nach! Was tut ihr draußen? Dasselbe, was du drinnen tust. Dann komme ich auch hinaus. Ein ganz schönes Gewitter. Es ist kein Gewitter. Und die Blitze sind keine Blitze. Was Neues sonst? Es regnet nicht. Das ist das Alte. Ein Gewitter ohne Regen ist neu. Es regnet nie bei Gewitter. Deswegen ist es kein Gewitter. Es hat hier noch nie ein Gewitter gegeben. Meinetwegen. Aber die Blitze. Es sind keine Blitze. Also das Feuer. Ja. Und wenig Donner. Es ist eben weit weg. Ich kenne das Wort dafür. Wetterleuchten. Erinnert ihr euch? Ja, so ungefähr. Aber es ist ganz nah. Meinetwegen. Jedenfalls fühle ich mich nicht besonders. Wir auch nicht. Weil ich mich erinnere und mich nicht erinnere. Wetterleuchten. Ein Wort, ein Bild. Es fließt alles ineinander. Und es zu ordnen macht mir Schmerzen. Dann lass es. Aber es drängt mich dazu. Uns drängt es nicht. Sätze, Satzfetzen, ganze Geschichten. Wohin damit? Du hast die Wahl. Zum Beispiel dieser Satz. Mon père et ma mère sont mes parents. Sagen wir Barcelona. Nimm wegen. Oder Cuneo. Lieber Otto Brunn. Ich weiß nicht, ich fühle mich dort am wohlsten. Unter der Lampe sitzen und französische Vokabeln lernen. So unwiederholbar. Mein Vater und meine Mutter sind meine Eltern. Mon père et ma mère sont mes parents. Gut. Weiter. Wie heißt der nächste Satz? Setz dich hier ins Licht, ma mère. Warum stehst du im Dunkeln? Ich stehe am Fenster. Draußen ist es wie Winter. Und erst Oktober, ma mère. Warm und wie Winter. Du merkst nicht, dass ich ma mère sage. Dass du was sagst? Ma mère. Ma mère und mon père. Das hatten wir schon. Ich verstehe nicht, wo Papa bleibt. Mon père. Sei nicht albern, Silvester. Ist Silvester ein schöner Name? Wir fanden ihn schön. Mon père et ma mère fanden ihn schön. Es ist ein seltener Name. Ich kenne noch jemanden, der so heißt. Ach, das Wetter macht mich unruhig. Der 31. Dezember. Was? Heißt auch Silvester. Papa macht eben die Garagentür zu. Ich hab doch auch ganz gute Ohren. Warum hat mein Ohr keinen Namen? Könnte das rechte nicht Silvester heißen? Dann wären wir schon drei. Der 31. Dezember, mein rechtes Ohr und ich. Jetzt höre ich ihn auch. Weißt du aber, wie mein linkes Ohr heißt? Mit welchem hörst du so gut? Mit Melanie. Melanie? Mein linkes Ohr heißt Melanie. Wo hast du all diesen Unsinn her? Aus dem Kalender. Ist das nicht schade um die vielen Namen, die nicht gebraucht werden? Guten Abend. Mon père, Mama hat schon Angst gehabt. Bin ich verspätet? Es ist das Wetter. Es legt sich mir aufs Herz. Es ist wie Frühling draußen. Und so gleich wie Schnee. Mon père? Was? So heißt er auf Französisch. Er prahlt ein bisschen. Ich habe dir ein paar Blumen mitgebracht. Selber gepflückt. Wo? Wieso blüht das jetzt? Die Straßengräben sind ganz gelb. Ende Oktober? Und Schnee in der Luft. Was ist das? Huflattich. Ich tue ihn in die Vase. Aber wieso blüht er jetzt? Übrigens. Was meinst du? Ich muss mich getäuscht haben. Die Blüten sind so groß. Als ich sie pflückte, waren sie ganz klein. Mon père et ma mère. Er wächst noch. Hört er nicht, wie er wächst? Ich höre nichts, aber ich sehe es. Wie er wächst? Wirf sie weg, ich bitte dich. Als ich sie pflückte, ich stoppte den Wagen. Wirf sie hinaus. Es ist mir selber unheimlich. Hört er es jetzt? Draußen, was? Es knistert. Es ist der Wind, Föhn. Es kommt ganz warm herein. Es ist das Wachsen. Ich möchte wissen, wer mich wachsen hört. Jetzt ist auch hier draußen alles gelb. Ich mache die Augen zu. Es war ein Fehler in der Geschichte. Still. Es kann aber auch sein, dass die Geschichte, wie wir sie früher erzählt haben... Still. Was denn? Ich sage euch, der Huflattich bewegt sich. Keine Aufregung, wir werden schon sehen, ob jemand kommt. Er bildet eine Gasse. Wir haben Zeit, besonders ihr. Ich hingegen... Ja, du liegst im Sterben. Vielleicht ist es Beta, der mit den Konserven kommt. Das wäre zu schnell. Er ist freilich ein ungeduldiger Mensch. Und diese Strecken, diese Umwege, unmöglich. Und ihr lenkt von Barcelona ab. Barcelona? Ja, denn es war doch nicht Otto Bohn. Beweise es doch. Beweise es doch. Schnee kam früher in der Geschichte nicht vor. Das gibt mir zu denken. Uninteressant. Es deutet leider auf Barcelona. Geographie, Meteorologie. Uninteressant. Ihr glaubt nicht mehr an die Wissenschaften. Das ist der Anfang vom Ende. Wir glauben an den Ruflattich. Das ist das Ende vom Ende. Und es hat sich bewegt. Zum Beispiel Geschichte. Wenn man nicht fähig ist, den Fortschritt zu sehen, es ist doch offenkundig, alles entwickelt sich. Das ist das Merkwürdige und ist doch sehr tröstlich. Da, das Gewitter. Es ist kein Gewitter. Der Blitz. Es ist kein Blitz. Ach, das Feuer. Ja. Der Donner fehlt nämlich. Nun, wie auch immer, um auf die historischen Wissenschaften zurückzukommen. Wie war der Anfang? Der Anfang war Angst. Plötzlich war die Gartenschere das Instrument, das alle anderen unwichtig machte. Man könnte sagen, die Gartenschere wurde würdig, unter die Tierkreiszeichen aufgenommen zu werden. Jawohl. Na, was heißt jawohl? Jawohl heißt jawohl. Ja, warum widersprecht ihr nicht? Ist die Gartenschere ein Tier? Der Huflattich hat sich bewegt. Aber die Waage ist auch kein Tier. Er bildet eine Gasse. Schade. Schade, dass ihr nicht fähig seid, es zu würdigen. Ich habe einen guten Tag heute. Nämlich, es gab ja die Gartenschere schon unter den Tierkreiszeichen. Der Skorpion oder der Krebs. Niemand hat es bemerkt. Deshalb kam alles so unerwartet. Vergiss nicht, dass du im Sterben liegst und schone unsere Ohren. Es muss gesagt werden, was noch zu sagen ist. Man muss sich über die Situation klar werden. Also, der Anfang war Angst. Schon gesagt. Ihr erinnert euch. Wenn du Wert drauf legst, wir erinnern uns. Barbarei und Zerstörung. Meinetwegen. Wie das klingt. Otto Brunn. Was du willst. Alles. Otto Brunn. Merkwürdig. Es konzentriert sich. Das ist der Bahnhof. Ganz reizend. Backsteingotik, soweit ich sehe. Noch 3 Schritte, Cornelia. 1,5 Stunden haben wir gebraucht. Ich schaffte es sonst in 3 Minuten, mach mir keine Vorwürfe. Der 9-Uhr-Zug wird schon weg sein. Er wird dieselbe Verspätung haben wie wir. Es hat schon 9:30 geschlagen. Die Fenster sind kaputt. Es wächst in die Schalterhalle hinein. Aber immerhin ein Haus. Ein ziemlich leeres. Ah, der Zeitungskiosk ist auch zu. 1,5 Stunden Urwald. Ich sehe entsetzlich aus. Und der Mantel ist auch hin. Klopf an den Schalter. Zur Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege. Ach, Raimund, schon ohne Huflattich ist die Welt ein Grauen. Vielleicht wird es der Huflattich ändern. Ich hatte es bei dir vergessen. Sie wünschen? 2x2. Deisenhofen. 2x2. Deisenhofen? Was kostet es? Heute ist noch kein Zug gekommen. Der 9-Uhr-Zug? Und keiner abgefahren. Wir haben also nichts versäumt. Der Wartesaal ist drüben. Zu den Zügen wird ausgerufen. Wird ausgerufen? Das ist beruhigend. Alles leer. Zumindest dunkel. Es wartet niemand mehr. Ich lege mich auf die Bank. Halt den Kopf an mich. Wie gut. Da sitzt jemand. Guten Tag. Guten Tag. Auch unterwegs? Jeden Morgen. Wir sammeln Papier. Aha. Die anderen sind auf dem Bahnsteig. Die anderen? Wir sind 5 Geschwister, 2 Brüder und 3 Schwestern. Alle über 70. Tüchtig, tüchtig. Ja? Emma! Emma? Das bin ich nämlich. Emma! Ein Flieger! Ja, ein Flieger. Schläfst du, Cornelia? Ich kann nicht. Es ist mir so unangenehm, dass ich heute das Seminar versäume. Na, mach dir keine Sorgen. Was ist es denn? Tintoretto. Nicht ersten Ranges. Aber das Testat. Und Hunger habe ich auch. Naja, wenn der Kiosk auf wäre. Raimund. Cornelia? In meinem Zimmer hängt eine rote Schleife am Spiegel. Ich habe sie als Kind in den Zöpfen getragen. Weiter. Es fiel mir nur ein, dass es vorbei ist. Es war ein Hubschrauber. Er hat Flugblätter abgeworfen. Der Huflattich wird sie lesen. Nachher kleine Fallschirme. So? Sie waren rot. Victor, das ist mein jüngerer Bruder. Was waren denn Fallschirmen? Hier kamen keine herunter. Vielleicht Brot, vielleicht Medikamente. Victor meint Gartenscheren. Wenn ich daran denke, was wir alles nicht haben. Hier ist es so schön kühl. Ich leide nämlich immer unter der Hitze. Die anderen schwitzen nicht so. Warten Sie auch auf den 9-Uhr-Zug? Ich richte mich da immer nach Victor. Ja, das ist das Beste. Jetzt schalten Sie wieder den Lautsprecher ein. Ein Zug wird ausgerufen, nicht wahr? Ach wo, es ist immer dieselbe Platte. Ich kenne sie schon auswendig. Die sollten mal Musik senden. Wissen Sie, was schön ist? Nein. Undine, das Vorspiel. Da, di, di, di, di, di, di, sehr schön. Sehr. Na, gute Nacht. Seit gestern Abend wird aus allen Teilen Europas ein abnormales Pflanzenwachstum gemeldet. Insbesondere handelt es sich um den Huflattich, der plötzlich auch an Stellen auftritt, wo er bisher nie beobachtet worden ist. Und innerhalb von wenigen Stunden überall Baumhöhe erreicht hat. Raimund. Auch die Großstädte blieben nicht verschont. Stellenweise ist es zu starken Verkehrsbehinderungen gekommen, sowie zu Störungen in der Strom- und Wasserversorgung. Von den zuständigen Stellen wird indessen darauf hingewiesen, dass zu Besorgnissen kein Anlass besteht. Wenn auch die Ursachen der Erscheinung noch ungeklärt sind, so ist doch Vorsorge getroffen, dass keinerlei ernsthafte Behinderungen eintreten. Ich habe geschlafen. Ich auch. Noch kein Zug? Die Alte ist weg. Sollten wir den Zug verschlafen haben? Wo ist der Bahnsteig? Da. Aber nicht zu erkennen. Hier haben Sie Flugzeuge gesehen? Ich finde keinen Himmel. Man könnte den Schalterbeamten fragen. Warte. Hallo. Niemand. Und Emma? Und Victor? Emma? Victor? Wir sind allein hier. Denkt er nicht an den Apparat? Das ist das Knistern von draußen. Emma! Victor! Ich möchte mich wiegen. Warten, bis die Waage zum Stillstand gekommen ist. So. 47 Kilo. Ich trage dich. meine Pflaumenfeder. Wohin? Emma! Viktor! Nichts. Ich vermute, das waren sie. Wer? Die alles wissen. Ob sie es sagen? Es kommt darauf an, die drei anderen Namen zu finden. Rumpelstilzchen. Wir müssen alles ausprobieren. Cecilia! Luitpold! Arthur! Rudolfine! Kuno! Bettina! Namen sind etwas Merkwürdiges. Wer hat uns zum Beispiel Alpha, Beta, Gamma und Delta genannt? Früher hießen wir doch sicherlich anders. Früher? Wir heißen immer schon so. Er macht eine Gasse. Wer macht eine Gasse? Stell dich nicht an. Es kommt also jemand. Aber wer? Da es nur uns vier gibt, ist die Antwort leicht. Nun gut. Ich sprach zwar von den Namen, wenn ihr aber das Thema wechseln wollt. Der Huflattich also. Wir wechseln das Thema nicht. Begreift ihr den Fortschritt? Er macht Platz, wenn wir kommen. Um es in all seiner Komik auszudrücken, er nimmt Umgangsformen an. Er befleißigt sich einer gewissen Gesittung. Ist das nicht viel für eine unvernünftige Pflanze? Und zugleich drückt sich darin aus, dass er die besondere Stellung, den Rang des Menschen anerkennt. Was war das? Etwas wie Donner. Na also, da habt ihr euren Donner. Was schließe ich daraus? Nein, es ist kein Gewitter. Und die Blitze? Das sind keine Blitze. Ach, unbelehrbar. Also, um auf die Namen zurückzukommen, Alpha, Beta, Gamma, Delta, ich glaube, es ist das griechische Alphabet. Was ist griechisch? Was ist Alphabet? Gewiss. Es ist schwer, ein Gespräch zu führen, seitdem Beta weg ist. Er hatte noch Reste von Bildung. Ihr habt kaum noch Erinnerungen. Erinnerungen haben wir. Aber sie beunruhigen euch nicht. Ich glaube, das ist der Grund, weshalb ihr ewig leben werdet. Du hingegen liegst im Sterben. Du hast auch keine große Auswahl an Themen. Beta hatte doch Einfälle. Er sprach von einem Webstuhl und dann die Initiative, die Konserven. Was haltet ihr von Konserven? Nichts. Steinpilze? Ungarisches Gulasch? Mirabellen? Mirabellen? Woran erinnert mich das? Woran? Denke nur nach. Mirabellen? Pomeranzen? Cuneo vielleicht? Oder Barcelona? Ja, ziemlich dasselbe. Delikatesse? Manufaktur? Kolonial? Dann doch Otto Brunn. Weshalb? Einen Ort muss es haben. Ein Spannungsmittel. Eher ein Schmerz. Gewiss, man müsste etwas Neues erfinden. Wozu? Orte ohne Erinnerungen. Aber könnt ihr's? Also bleiben wir dabei. Mirabellen, Barcelona, Cuneo. Ich sagte Otto Brunn. Oh, nicht unbedingt. Ja, wer ist da? Schmiedl. Kenne ich nicht. Delikatesse. Manufaktur, Kolonial. Wir kaufen heute nichts. Frau Vorbach, kann ich Sie sprechen? Meine Mutter ist nicht zu sprechen. Lass mich herein, Silvester. Wenn Sie mit mir sprechen wollen. Bitte. Herr, wie war doch der Name? Schmädel. Du tust, als kenntest du mich nicht. Wir sehen uns nicht oft. Jetzt hast du mir es aber gegeben. Sie wünschen? Dass wir uns öfter sehen. Der Wunsch muss neu sein. Nicht mehr ganz neu. Wir haben oft vergebens an Ihren Laden geklopft. Ja. Aber in letzter Zeit klopfen wir nicht mehr. Leider haben wir nicht mehr viel. Wenn nichts nachkommt, reißt es doch ein großes Loch in die Bestände. Dann verstehe ich Sie noch weniger. Ich wollte deiner Mutter und dir den Vorschlag machen. Das heißt auch dem Studenten von nebenan und seiner Freundin. Wir sind doch Nachbarn, nicht wahr? Das war mir entfallen. Siehst du, Silvester, es war ja eigentlich kein Winter. Keine Flocke Schnee. Jeden Tag Temperaturen bis 20 Grad. Welchen Vorschlag? Vielleicht auch die alte Frau Schirmer. Man sollte näher zusammenrücken. Es ist dann alles leichter. Kurzum, ich wollte fragen, ob ihr nicht zu uns ziehen wollt, deine Mutter und du. Ach, schon 7. Habt ihr so viel zu tun? Wir beschäftigen uns. Geografie, Uhren aufziehen, der Abwasch. In der Malerei sind wir jetzt bei den Niederländern. Wir haben auch ein echtes Ölgemälde. Heimkehr der Fischerboote. Es muss etwas Ernstes vorgegangen sein. Die Frauen weinen. Vielleicht einer ertrunken im Sturm. Wir teilen uns die Zeit genau ein. Was ich noch sagen wollte, meine Frau kocht ganz gut. Und wir haben ja auch noch einiges. Dauerwürste, eingemachtes, Mirabellen. Gemüse ist ohnehin immer frisch. Habt ihr es schon als Pudding versucht? Man rührt Butter und Eigelb zahnig. Diese Menschenfreundlichkeit. Ich ahnte nichts davon. Ich selber hielt es ja vielleicht noch aus. Aber meine Frau... Frau Schmädel hält es nicht aus? Und ich bin so weit, dass ich es verstehe. Am meisten fiel es mir mit den Fliegen auf. Die Fliegen, ja. Ihr habt es auch bemerkt? Ich habe überhaupt keine Fliegen gesehen. Und was bei euch weniger auffällt? Mäuse, Ratten, Mehlwürmer. Wie ist es mit den Motten? Ihr habt doch Kleider und Wäsche. Ich werde mit Mama über ihren Vorschlag sprechen. Nicht viel sprechen, Silvester. Einfach herüberkommen. Es ist uns ernst. Der Strick um den Hals, Silvester. Und jeden Tag wird er enger gezogen. Natürlich liegt es auch am fetten Essen. Meinen Sie? Das schlägt aufs Herz, vielleicht mit dem Umweg über die Leber. Aber meine Frau, du kennst sie ja. Sie hat dir immer Bonbons gegeben. Als ich klein war. Ja. Du bist mächtig gewachsen. Was sehen Sie mich so an? Ich denke nach, wie es mit den Menschen ist. Das Ganze hat ja auch Folgen für die Ernährung. Wo soll der Honig herkommen? Eins ergibt sich aus dem anderen. Freilich. Meine Frau hat einen Schinkenknochen offen hingelegt. Das hat doch Ogu, nicht wahr? Ogu hat es. Nichts. Einfach nichts. Es gibt keine Fliegen mehr. Ihr habt es auch bemerkt. Es gibt aber auch keine Ratten mehr. Er hat auch was für sich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, es ist der Strick. Du bist ein Kind, Silvester. Aber du hast ihn auch um den Hals. Mama! Mama! Was gibt's, Silvester? Was gibt's, was gibt's, was gibt's? Eine Schlinge aus Draht, aus Huflattifasern, aus Spinngewebe. Am festesten sind noch die dünneren. So dünn, dass es sie gar nicht gibt. Mama! Setzen Sie sich doch, Herr Schmädel. Es wäre ein guter Artikel. Wird überall gebraucht und die Lagerbestände nehmen den geringsten Platz ein. Ich lasse Ihnen die Gartenschere da, damit Sie herüberkommen können. Wir haben mehrere. Das ist lieb. Lieb? Natürlich könnte man behaupten, dass im Schatten kein Gras wächst. Aber ich glaube nicht daran. Achten Sie einmal darauf. Ja, Herr Schmädel. Da habt ihr euren Donner. Verschlägt's euch die Sprache? Soll ich's gleich selber sagen? Es ist kein Donner. Ja, es ist kein Donner. Ist euch was geschehen? Mir hat es einen Brocken auf die Schulter geworfen. Der Staub. Ein Gewitterregen, fehlt Feuchtigkeit. Die Höhle. Der Eingang ist verschüttet. Der Eingang? Und ich habe alle meine Sachen darin. Was hast du für Sachen? Mein Nachthemd zum Beispiel. Hier wachsen Nachthemden genug. Oh, es waren ausgesucht kleine Blätter. Ich habe viel Mühe und Zeit darauf verwendet. Verwende sie wieder. Jetzt, wo ich im Sterben liege. Die Schulter? Nein, da ist mir nichts geschehen. Ich liege ganz allgemein im Sterben. Und Beta ist in der Höhle. Beta? Der Eingang ist verschüttet. Ich weiß, was ihr sagen wollt. Es war kleinlich, an das Nachthemd zu denken. Wir werfen dir nichts vor. In unserer Lage. Es ist überhaupt keine Lage. Es ist überhaupt keine Lage. Na, was? Dann machen wir eben eine daraus. Wie? Ein Zitat von Peter. Jetzt sehe ich, wie er mir fehlen wird. Vielleicht Können wir einen Eingang graben? Mit den Händen? Ich bin auch zu geschwächt. Nein, das schaffen wir nicht. Der Hoflattich bewegt sich, ich weiß. Jemand zu sehen? Ja. Vielleicht Peter? Es kommt jemand gekrochen. Peter? Es ist nicht Peter. Jemand mit versenktem Haar? Versenkten Brauen? Vielleicht doch Peter. Es ist nicht Peter. Ein neuer. Ein neuer. Peter verschwunden und jetzt ein neuer. Das ist ein Tag. Wer bist du? Woher kommst du? Wie heißt du? Setz dich. Er ist taubstumm. Er kann nicht sprechen. Das sagte ich ja. Er ist ganz erschöpft. Komm, leg dich nieder. Es gibt also noch Menschen außer uns Vieren. Dreien. Er hat die Augen geschlossen. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Wenn es einen gibt, kann es auch mehr geben. Er schläft. Und wie heißt er? Er hat nicht gesagt, wie er heißt. Ja, da er taubstumm ist, wird das auch nicht sagen. Wir müssen ihm den Namen geben. In unserer Lage... Nee, überhaupt keine nee, ist. Gut, gut, gut. Leg ihm was unter den Kopf. Wie alt mag er sein? Ungefähr in unserem Alter. Was sich von selbst anbietet. Der fünfte Buchstabe im griechischen Alphabet. Also? Leider fällt er mir nicht ein. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Wie geht's weiter? Alpha, Beta, Gamma, Delta. Der Huflattich. Mir fällt etwas ein. Er bewegt sich. Da doch, Beta. Man könnte ihn einfach Beta nennen. Ich weiß nicht. Es wäre mir nicht angenehm. Ach, bürgerliche Vorurteile. Was sagst du? Ich weiß auch nicht, was es ist. Es kam mir einfach auf die Zunge. Bürgerliche Vorurteile. Was heißt das? Ich keine Ahnung. Es kommt jemand. Der Hoflattich. Bewegt sich doch nicht. Das wäre zu viel an einem Tag. Und dann die Verlegenheit wegen des fünften Buchstabens. Na, warten wir ab. Wer ist es denn? Peter. Ah. Mit Konserven. Mit Konserven. Er zieht ein ganzes Bündel hinter sich her. Nun? Ja, was soll man da sagen? Du kommst von der falschen Seite. Dein Fehler ist es, dass du falsche und richtige Seiten unterscheidest. Wir haben dich in der Höhle vermutet. Sie hat einen zweiten Ausgang. Ach, deshalb hat es immer gezogen. Und was sagt ihr zu den Konserven? Nichts. Nichts? Ich sage Initiative. Was ist das? Schwer zu erklären. Es ist das, was euch fehlt. Aber du kommst zu spät, Peter. Du bist übertrumpft. Da! Wer ist das? Jedenfalls ein Neuer. Ein Neuer? Er schläft. Das sehe ich. Warum so unwirsch? Er ist beleidigt, weil wir seine Konserven nicht würdigen. Seine Initiative. Es ist wirklich eine Leistung. Siehst du, Peter? Man erkennt dich an. Sind noch viele da? Dieses Interesse. Viele nicht mehr. Aber für uns wird es reichen. Ehrlich gesagt, mir schmeckt Huflattich ganz gut. Mein Magen hat sich darauf eingestellt. Was ist denn in Büchsen? Sie haben keine Aufschriften. Ja, und wenn Sie welche hätten? Ich gebe zu, ich könnte sie nicht mehr lesen. Ich auch nicht. Wollen wir eine Büchse öffnen? Ohne Büchsenöffner. Es geht auch mit einem Stein. Lass sie zu. Wie ihr wollt. Geringes Interesse. Und wenn man bedenkt, dass wir alle wegen der Konserven hierher gekommen sind. Du irrst dich, wir waren immer hier. Wir waren immer hier. Denk doch nach. Das stimmt nicht mit unseren Geschichten überein. Unsere Geschichten sind nicht meine Geschichten. Diese Stumpfheit. Ihr könnt doch nicht einfach die Wirklichkeit leugnen. Du sagst selber, dass unsere Erinnerungen nicht genau sind. Freilich sage ich es, damit mir endlich jemand widerspricht. Keine Initiative. Da habt ihr's. Peter sagt es auch. Ist auch ganz gleich. In unserer Lage. In welcher Lage auch immer, die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Zumal unsere Lage keine Lage ist. Ist dir nicht gut? Du weißt doch, dass er im Sterben liegt. Ach so. Zum Beispiel, als man hierher aufbrach. Wir waren immer hier. In die Auvergne, zu den Konserven, hierher. Und woher? Meinetwegen Otto Brunn. Oder Cuneo. Von allen Seiten brach man auf. Es ergibt sich aus unseren Erzählungen. Es sind Tatsachen, die ihr nicht leugnen könnt. Man kann alles leugnen. Ich bitte euch, zweifelt nicht an unseren Erinnerungen. Es ist unsere letzte Sicherheit. Tut ihm den Gefallen. Also. Illerlich ist er hinfließen nach der Donau hin. Illerlich ist er hinfließen nach der Donau hin. Es ist gut, dass Silvester etwas lernt. Mir fehlt leider so vieles. Er wäre jetzt in der Quinta. Ich ginge gerade ins Referendarexamen. Und die Auvergne? Wo ist die? Diese Auvergne? Ein Gerücht. In Frankreich. Hast du es im Atlas? Ja, hier. Südfrankreich. Ist weit. Ohne Eisenbahn sehr weit. Wollten Sie hin? Es soll Höhlen dort geben. Die gibt es. Vorgeschichte, Schädelfunde, die ersten Menschen. Zu Fuß? Sagen wir 5 Jahre. Was denn? Ein Gerücht. Ich frage mich nur, wie ein Gerücht entsteht, wenn wir immer nur unter uns sind. Vielleicht habe ich es früher in der Zeitung gelesen. Oder geträumt. Auch möglich. Was denn überhaupt? Lebensmitteldepots. Es sollen dort in den Höhlen riesige Bestände sein. Geträumte. Von der Regierung angelegt. Wozu angelegt? Ich weiß es nicht. Für Notzeiten. Das ist es. Also für uns. Eine weise Vorsorge. Ich meine, wir sollten hin. In die Gerüchte, in die Träume, 5 Jahre zu Fuß? Was versäumen wir? Wie müsste man denn da gehen? Quer durch den Huflattich. Silvester hat den Atlas. Also los! Was verlassen wir? Wandtouren, Tapeten, Hängelampen. Ein Ölgemälde. Das nichts taugt. Erinnerungen. Die auch nichts taugen. Und wenn wir die Depots nicht finden, wenn sie gar nicht existieren? Was macht das schon? Er hat recht. Etwas anderes als Huflattich wäre schon gut. Ich denke da an Rote Grütze. Rote Grütze wird nicht dabei sein. Überhaupt interessieren mich die Konserven nicht. Aber die Reise möchte ich schon mitmachen. Überall das gleiche Dickicht. Vielleicht irgendwo doch anders als hier. Vielleicht ist irgendwo ein Kind geboren. Ich wäre froh, wenn ich von einer Katze hörte. Von einer Brennnessel. Frankreich, sagt ihr. Im Südwesten von Frankreich. Als wir neulich zum letzten Mal Feuer anmachten, habe ich meinen Pass verbrannt. Man braucht keinen Pass mehr. Seht ihr, manches ist doch besser geworden. Wie müsste man denn gehen? Etwas Orientierungsgabe braucht man natürlich. Ich meine, die Eisenbahnstrecken müssten zu erkennen sein. Dann helfen die Flüsse, die Seen, die Hochhäuser und Türme. Geben einen Überblick. Über alle Möglichkeiten von Grün. Geografische Erinnerungen sind gut. Und Silvester hat den Atlas. Die Donau aufwärts, nicht wahr? Ja, dann Bodensee. Ich habe einmal eine Omnibusreise an dem Bodensee gemacht. Ich weiß Bescheid. Lindau, Konstanz und immer Generalrichtung Westen. Da ist ein Balkon auf halber Höhe und zum Ufer hinunter geht ein Obstbaumstreifen. Das sind Äpfel. Unten ist eine Badehütte mit Schilf. Und mit dem Balkon hängt ein rotes Oberbett. Ein rotes Oberbett? Ah, Frau Schirmer. Ihr versteht es nicht besser. Ich kenne den Bodensee. Lass, sie hat recht. Na also. München erkennt man an einem zerknüllten Silberpapier, das auf der Fensterbank liegt. Meine Mutter an einem Birnenspalier, wenn es Winter ist. Es ist nie Winter. Der ewige Frühling, wie ich es immer gewünscht habe. Nun, Was nun? Brechen wir auf? Eine unsinnige Idee. Wir können es ja überlegen. Zeit haben wir. Auf was sollen wir warten? Ich denke mal, der Bahnhof müsste wieder zum Vorschein kommen. Deshalb. Ich wusste nicht, dass ich an Backsteingotik hänge. Gibt es vielleicht in der Auvergne auch. Hören Sie auf! Wir können ja morgen... Hören Sie auf! Oder übermorgen. Komm, Cornelia. Was ist drin? Es sieht noch ganz gut aus. Thunfisch, vermute ich. Thunfisch? Ich weiß nicht. Zumindest etwas nachgedunkelt. Ihr habt an allem zu mäkeln. Ich mäkel nicht. Ich auch nicht. Allerdings esse ich es auch nicht. Ich auch nicht. Wer will also essen? Ja, du selber. Vielleicht machen wir noch eine andere auf. Oder ist da neue? Nein. Danke. Oh. Er hat gesprochen. Er ist aufgewacht. Wer bist du? Woher kommst du? Wieso ist dein Haar versenkt? Hat dich der Blitz getroffen? So viel Fragen auf einmal. Und wieso konntest du vorher nicht sprechen? Das deutet auf eine Lähmung durch Blitz hin. Es ist kein Blitz. Und Blitz oder nicht? Ganz gleich ist es nicht. Da hörst du es, Alpha. Mir scheint, er weiß mehr als wir. In unserer Lage kommt es nicht auf das Wissen, sondern auf das Handeln an. Dann handle. Ja, ich handle. Ich werde jetzt die übrigen Konserven öffnen. Aber nicht hier, man versteht ja sein eigenes Wort nicht. Gut, ich tue es dann für mich allein. Jetzt hast du ihn gekränkt, Alpha. Es tut mir leid, aber er nimmt nicht die geringste Rücksicht. Entschuldige den Zwischenfall, Neuer. Bitte. Wir sind alle nervös. Verstehe ich. Warst du allein? Kommst du von anderen? Ich war allein. Immer am gleichen Ort? Immer unterwegs. Wohin? Hierher. Wolltest du auch zu den Konserven? Ich wollte zu den Menschen. Zu uns, hört ihr's? Das hast du erreicht. Lohnt es sich? Es war, weil ich Angst hatte. Und nirgends ein Kind? Kein Kind. Kein Tier, kein Gras. Nur Huflattich. Überall. Er hat die Fruchtbarkeit für sich allein. Ich weiß nicht. Es sieht so aus. Aber... Da seht ihr, Birnenkompott. Ganz frisch. Wirklich, ganz frisch? Nehmt euch. Vielleicht später. Nein, danke. Ich ziehe frischen Huflattich vor. Mir schmeckt es. Guten Appetit. Danke. Aber... Was aber? Der Neue hat aber gesagt. Dann kann ich also gehen. Du kannst auch bleiben. Ich kann es mir nicht leisten, den ganzen Tag nichts zu tun. Aber... Ich glaube, seine Stunde ist vorbei. Stunde vorbei? Was? Wieso? Wer? Die Stunde des Huflattichs. Vorbei? Wieso? Ich sehe nichts anderes. Siehst du wirklich nichts anderes? Anderes? Nein. Seht ihr etwas anderes? Gemma, Delta. Den Himmel. Wir sehen den Himmel. Das ist es. Und früher? Ein grünes Gewölbe, wenn man hochblickte. Eine grüne Dämmerung, kein Himmel. Ach, in der Tat. Wenn ich nachdenke... Ich dachte, du tätest nichts anderes. Es ist wahr, man sieht den Himmel. Gewisse Veränderungen sind nicht zu leugnen. Ich nenne es den Fortschritt. Der Huflattich und der Mensch, Wesen, die sich miteinander auf der Welt einrichten müssen. Zum Beispiel, dass er uns bemerkt, dass er uns Platz macht. Er hört uns. Er hört uns so. An der Ohren. Ja? Nennen wir es den Beginn der Intelligenz. Ein Fortschritt, wie gesagt. Mir scheint, seine Stunde fängt gerade erst an. Er hat Angst. Der Huflattich hat Angst? Ja. Man kann es aus bestimmten Blattstellungen erkennen. Aus bestimmten Wendungen des Samens im Wind. Aus Schatten und Nichtschatten. Du meinst? Manchmal habe ich stundenlang eine Blüte betrachtet. Plötzlich zuckte ein Blütenblatt. Er gab mir ein Zeichen. Aber was? Man müsste es übersetzen. Er weiß, dass er wächst. Er weiß, was vorgeht. Wieso? Was geht vor? Das muss Dutan sein. Na, sag doch endlich, dass ihr etwas davon essen wollt. Sag du es. Ach, im Zustand des Sterbens. Wir sterben alle genauso. Kann ich etwas davon haben? Herrlich. Zart und ganz frisch. Oh ja. Zart und frisch. Bist der erste vernünftige Mensch, den ich seit langem gesehen habe. Was also geht vor? Ein Tier, wenn ich mich recht erinnere, das im Zorn den Hals aufblähte und sich verfärbt. Magst du auch ein paar Birnen als Nachtisch? Bitte. Birnen. Eine eigentümliche Form. Birnenförmig. Ganz recht. Aber im Kompott nicht zu erkennen. Das macht nichts. Das Wichtige ist der Geschmack. Und der ist gut. Da hört ihr's. Solltest du bei deinen Nachforschungen auf Kürbis stoßen, wäre ich nicht abgeneigt. Ich schaue sofort nach. So eilig war es nicht. Lass ihn. Der Huflattich wächst nicht mehr so hoch. Das ist wahr. Und manche Stängel dürren aus oder verfaulen. Und es wachsen keine anderen nach. Die Blüten werden weniger. Nicht nur weniger. Seht ihr noch welche? Ich muss gestehen, so genau habe ich nicht hingeschaut. Wir haben Augen. Und? Nichts weiter. Ich würde sagen, die Zeugungskraft scheint nachzulassen. So deutlich, dass es sich kaum auszusprechen lohnt. Zu spät für uns. Von uns redet niemand. Wir kommen nicht mehr vor. So etwas solltest du nicht sagen. Warum nicht? In unserer Lage? Die Weltgeschichte ohne uns? Wie du siehst. Ich bleibe dabei, dass wir die einzige Möglichkeit sind. Allgemeines Gelächter. Wir haben den Apfel gegessen. Wir. Du scheinst von Konserven zu sprechen. Und schließlich hat der Huflattich auch versagt. Was nun? Das Feuer. Es ist alles still. Kein Blitz, kein Donner. Es war nie ein Blitz. Es war nie ein Donner. Mein Haar ist versenkt. Dabei war ich weit entfernt. Du hattest die Sprache verloren. Es war schrecklich. Jetzt ist es vorüber. Es ist nicht vorüber. Die Berge ruhen aus oder schlafen. Vulkane, meinst du? Keine Vulkane. Ganz gewöhnliche Berge. Es gab immer Berge. Sie werfen Feuer. Also doch Vulkane. Nein, keine Vulkane. Feuerschleier. Feuertücher. Sie werfen sich Feuer zu. Du redest wie von lebenden Wesen. Es ist ihr Leben. Das Feuer? Ganz ohne Sprache? Alles verbrennt darin. Der Huflattich weiß es. Ja, seine Angst. Und unsere. Sie werfen sich das Feuer zu wie einen Gruß. Wie ein Wort. Vielleicht wie eine Zärtlichkeit. Hör auf. Ja, spürst du es auch, dass ich recht habe? Ja, ich bin gewiss, es ist ihre Sprache, ihre Liebe, ihre Zeugung. Wärst du nie zu uns gekommen? Entschuldigung. Es fängt wieder an. Wir sollten uns unterstellen oder weg aus dieser Gegend. Peter soll entscheiden. Er hat die Initiative. Er hat wieder zwei Büchsen geöffnet. Er sucht nach Kürbis für dich. In dieser Lage Kürbis. Beruhige dich. Wer weiß, ob das alles stimmt. Es ist vielleicht auch ein Gewitter. Es ist kein Gewitter. Ich will hier nicht krepieren. Wie auch immer. Fort. Fort. Wir haben noch eine Aufgabe. Eine Aufgabe? Ja, uns zu erinnern, meine ich. Mir reicht es schon. Es bedrängt mich. Was? Ein Name, Herr Otto Brunn. Barcelona, Nimwegen, Cuneo. Etwas ganz anderes. Er ist wie ein Stein in meinem Gedächtnis. Ich kann ihn nicht allein heben. Jetzt ist es näher. Fort also. Hallo, Peter! Kürbis, Karotten, Spinat. Das Feuer, habt ihr es gesehen? Warum sagt ihr nichts? Starrt mich nicht so an. Hier das Gemüse, alles ganz frisch. Als ob es gestern eingemacht worden wäre. Die Stunde des Huflattichs von Günter Eich. Komposition Johannes Aschenbrenner, Darsteller Kurt Stieler, Fritz Rasp, Robert Michal, Balduin Baas und andere. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion Bayerischer Rundfunk mit dem Norddeutschen Rundfunk 1958.